3.300 Mark in jeder Sekunde. 200.000 in der Minute. 12 Millionen pro Stunde. Und das 8-mal am Tag. Das sind 100 Millionen Mark. Gleich 2 Milliarden im Monat. Gleich 24 Milliarden im Jahr. 24 Milliarden. Goldbergwerk. Eine stereophone Dokumentation aus Südafrika von Friedrich Schütze-Quest. Südafrika ist der größte Goldproduzent der Welt. Rund 700 Tonnen werden dort jedes Jahr gefördert und auf den internationalen Umschlagplätzen verkauft. Gold in Barren oder als Münzen, als Trügerrand. Diese Maschine, mit der er geprägt wird, steht in Pretoria, der Hauptstadt Südafrikas. In einem hermetisch abgeriegelten und für normale Sterbliche unzugänglichen Gebäudekomplex. Der staatlichen Münzprägeanstalt. Rein kommt das Gold in vorgefertigten Stücken. Aus Barrengold gestanzt und gewalzt und immer wieder gewalzt, bis auf die genaue Dicke und den Durchmesser des Trügerrands. Hier in der Münzanstalt wird er nur poliert, gerendert und geprägt. Der Krügerrand. Weltweit bekannt und begehrt. Verkaufspreis 1.350 deutsche Mark. Oder 500 südafrikanische Rand. Oder 600 amerikanische Dollar. Oder ist das schon wieder der gestrige Kurs? Zu niedrig? Zu hoch? Angefangen hat es hier, am Blyde River und seinen vielen Nebenarmen, wo noch heute am Fluss Gold gewaschen wird. Barberton Mountain Land, 500 Kilometer nordöstlich von Johannesburg. Vor mehr als 100 Jahren, 1873, waren Alec Wilborough Patterson und William Trafford, Digger und Abenteurer beide, in einem Canyon 1400 Meter hoch in den Bergen auf eine freiliegende Goldader gestoßen. Now the pilgrim must come to rest, soll William Trafford ausgerufen haben. Hier werde ich mich zur Ruhe setzen. Und damit hatte der Ort seinen Namen weg. Pilgrim's Rest, des Pilgers Ruhestätte. Mit der Ruhe freilich war es erst einmal vorbei. Am 14. Mai 1873 wurde die Nachricht von dieser ältesten Goldlagerstätte Südafrikas bekannt. Ein Jahr später hatten bereits 1500 Digger ihre Claims abgesteckt. Die ersten Jahre wurde Gold hauptsächlich über Tage gewonnen. Angeschwemmt und ausgewaschen wie heute noch. Dann nahm eine Mine ihren Betrieb auf, grub Stollen um Stollen in die Erde, tiefer und tiefer. Ochsengespanne waren die einzigen Hilfsmittel des Menschen. Bis dann die Eisenbahn kam, 1897. Förmlich hingeduckt liegt er auch im Canyon. Auf der einen Seite einstöckige Holzhäuser im Stil der Jahrhundertwende. Der kleine Fluss auf der anderen Seite. Der Pub war vormals ein Gotteshaus. Es war die einzige Kirche, aber nicht der einzige Pub. In ihrer besten Zeit zählten die Camps rund um den Ort einige tausend Goldgräber. 17 Läden gab es zu jener Zeit, einen deutschen Bäcker und zwei walisische Hufschmiede, zwei Limonadefabriken und eine Rollschuhbahn. Das war, als das erste Benzinfahrzeug nach Pilgrims Rest kam. Ein Hispano Suiza, Baujahr 1913. Ein Ochsengespann musste ihn über den Berg ziehen. Unterhalb dieser Passhöhe, der südlichen, die nördliche Zufahrt ist noch immer nicht asphaltiert, geht es links eine Schlucht hinunter, die sich der Blythe River gegraben hat. In seinem Bachbett wird heute noch Gold gewaschen, wie es die Digger damals taten. Mit Spitzhacke und Schaufel wird das Gestein zerkleinert und beiseite gebracht. Größere Brocken müssen mühsam weggewuchtet werden, um besser ranzukommen an den Flusssand, der das Gold anschwemmt, transportiert. Die Männer, die hier arbeiten, werden kaum mehr fündig. Und das Wenige, das sie rausholen, gehört nicht ihnen allein. Sie müssen teilen mit der Mine, die die Schürfrechte hat, und dem örtlichen Museum, in dessen Auftrag und für dessen Finanzierung die drei arbeiten. Chris Markus, ein weißer Südafrikaner, und zwei schwarze Helfer. We're going to get all the mud out, because the mud carries the fine gold away. Ground sleuthing heißt das, was wir machen, erklärt Chris Markus. Wir waschen das Gold raus. Wir schütteln das Ganze hier im Sieb herum. Die schweren Teile fallen nach unten. Das wertlose Zeug wird weggespült. Wir drehen das Sieb weiter. Aufpassen, das muss man mit Gefühl machen. Und das, was oben bleibt, tun wir wieder weg. Jetzt kommen wir langsam zum schwarzen Sand. Da sind noch alle möglichen Mineralien drin. Aber man kann auch schon sehen, dass Gold zum Vorschein kommt. Freilich nur Goldstaub und sehr, sehr fein. Was er da drin hat im Schüttelsieb, sind Bruchteile von einem Gramm. Nach stundenlanger Arbeit. There's a tail of the gold coming out already. It's very, very fine. Der rüstige 70er Chris Markus, 1907 in Pilgrims Rest geboren, ist Zeit seines Lebens hinter dem Gold her gewesen, ohne je daran reich geworden zu sein. Erst als Digger, dann als Minenarbeiter in einem der großen Goldbergwerke, die um Johannesburg entstanden sind, als er ein junger Mann war. Mit 42 kam er zurück nach Pilgrims Rest, weil hier die Luft besser ist als in den Minen unter Tage, sagt er. Seither hat er Gold auf eigene Faust gesucht. Es hat ihm und seiner Familie immerhin zum Leben gereicht und zum Bau des kleinen Holzhauses, in dem er mit seiner Frau heute lebt. Jetzt hat er den eigenen Claim verpachtet, für 10% vom Ertrag. Eine bescheidene Rente, sagt er. Den ganz großen Wurf, erzählt Chris Markus, den haben in Pilgrims Rest nur wenige gemacht. Russell Lilly, der ein Nugget von 119 Unzen gefunden hat. Und Mapius, der Ungar, der mit nichts gekommen ist und gegangen mit den Taschen voller Gold. Ja, und dann die Sache mit Noel Morgan und die Geschichte von Monroe und Burnham. In another lot is Monroe and Burnham. This is in 1909, not in the 1870s. Es war das Jahr 1909. Da fanden Monroe und Burnham auf der Passhöhe im Süden ein Nugget, das 9 mal 4,5 mal 3,5 Inches groß war. Können Sie sich das vorstellen? 9 Inches, 4,5, 10,5. Ich kann es nicht genau sagen, aber ein Nugget von der Größe, das muss ein Gewicht von 60 oder 70 Pfund gehabt haben. In heutiger Währung wären das 380.000 oder 400.000 Rand. Nur für dieses eine Stück. Die Stelle, wo er es rausholte, kann ich Ihnen zeigen. Das sind keine 300 Meter von hier. Kilometer südwestlich von Pilgrim's Rest und Barberton Mountain Land wird heute das wirklich große Gold gemacht. Rund um das Witwatersrandbecken, das vor Milliarden Jahren ein riesiger Binnensee war mit einer Ausdehnung von 500 mal 300 Kilometern. Von dort kommt heute der überwiegende Teil der südafrikanischen Goldförderung, die mehr als die Hälfte der Weltproduktion ausmacht. Seit ihrer Entdeckung vor knapp 100 Jahren, oder richtiger seit dem Beginn ihrer industriellen Ausbeutung vor gut 50 Jahren, hat diese größte Goldlagerstätte der Welt den Gegenwert von 1,1 Billionen Mark erbracht. Oder anders gesagt, 1.100 Milliarden. Rund 40 der 51 Goldbergwerke Südafrikas sind hier angesiedelt. Darunter die größte und vielleicht modernste Goldmine der Welt, Walreefs. Auf einer Hochebene, 200 Kilometer südwestlich von Johannesburg und mehr als 700 Kilometer weg von Pilgrim's Rest, bohren sich Schächte in Tiefen bis zu 3000 Metern, türmen sich riesige Abraumhalden, eine höher als die andere, ziehen sich scheinbar endlose Asphaltbänder, von nirgendwo nach nirgendwo. Kaum Häuser, und schon gar keine Stadt, keine Menschen und nur spärliche Fauna. Nichts als diese apokalyptische Landschaft, soweit das Auge reicht. Unter den Goldproduzenten der Welt liegt Südafrika an der Spitze. Die Sowjetunion an zweiter Stelle, Kanada an dritter. Wenn man Walreefs rausnehmen würde, dann wäre Südafrika noch immer der größte Produzent vor der Sowjetunion. Aber Walreefs allein stünde dann auf dem dritten Platz, noch vor Kanada. Eine Bohrung zur geophysischen Untersuchung des Untergrunds, zur Bestimmung und Kartierung der einzelnen Reefs, der Goldlagerstätten. Zusammen mit Peter Jobst Brinkmann, dem Chefgeologen von Walreefs, bin ich zu der Bohrstelle rausgefahren. Es gibt Dutzende davon im Umkreis jeder Mine. Bei unserer Ankunft wird gerade das Gestänge heraufgeholt, um an den Bohrkern zu kommen. Warum so viel Gold gerade in Südafrika? Und warum gerade hier, im Witwatersrandbecken? Gold gibt's überall in der Welt, sagt Brinkmann, geologisch gesehen. Was die Sache aber wirtschaftlich erst interessant macht, es muss eine bestimmte Gesteinsschicht mit einer bestimmten Konzentration von Gold vorhanden sein. Und während diese Formationen 3 Milliarden Jahre alt in anderen Teilen der Welt gewissermaßen verschüttet sind, in großen Tiefen unerreichbar, liegt diese Gesteinsschicht im Witwatersrandbecken förmlich oben auf. Da hat sich drüber kein jüngeres Gestein mehr abgelagert. Ungefähr 12 Kilometer dick sind die goldhaltigen Gesteinsschichten, die sich im Laufe der Zeit im Witwatersrandbecken abgelagert haben, erläutert Brinkmann. Mit der heutigen Technologie können wir aber nicht weiter als 4 Kilometer gehen. Ursprünglich war dieses Becken sehr flach. Indem dadurch Ablagerungen, aber immer mehr Sedimente reingekommen sind, hat sich die Schale nach unten gekrümmt. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, wenn Sie eine flache Wanne hätten, mit einem Durchmesser von 1,5 Metern und einer Tiefe von einem Viertelmeter, dann schürfen wir nur den Rand ab bis zu einer Tiefe von, sagen wir mal, 3 bis 4 Zentimeter. Mit anderen Worten, es wird nur ein bisschen am Rand gebuddelt. Es ist 7 Uhr morgens, als sich die ersten Minenarbeiter vor dem Shaft No. 5 einfinden. Beginn der Frühschicht. Der Hauptschacht hat einen Durchmesser von 6 Metern und ist zweigeteilt. Im vorderen Teil, der größere ist, hängt der Cage, ein mehrstöckiger Aufzugskorb für Menschen und Material. Außerdem wird hier auch die einziehende Luft nach unten geführt. Im anderen Teil, durch eine Wand abgetrennt, kommt sie wieder raus. Neun solcher Schachtanlagen hat Walriefs. Über Tage sind sie meilenweit voneinander entfernt. Unter Tage verbindet sie ein Netz von Stollen, die sich Polypenarmen gleich über hunderte von Kilometern hinziehen. 2900 Meter reicht dieser Schacht in die Erde hinab. 2900 Meter. Das ist ein Loch so tief, wie die Zugspitze hoch ist. Nur eben nach unten, in den Boden hinein. In dieses Labyrinth fallen, nein, stürzen wir, nachdem die schweren Gitter des Aufzugskorbes geschlossen sind, die Klingelzeichen des Banksman die Abfahrt freigegeben haben. Stockfinster ist es in dem Höllenschacht, den wir hinabsausen, ohne Zwischenhalt. Nur hin und wieder ein kurzer Lichtschein, der nach oben verschwindet. Wieder ein Stollen, den wir passieren. Weiter in die Tiefe. Es knackt in den Ohren, da hilft nur Schlucken oder Nase zuhalten oder kräftig blasen. Wir fallen 10 Meter in jeder Sekunde. 600 Meter in der Minute. Ich muss an die Stahlseile denken, an den Förderturm und an die Winder. Die wohl halten? Der Förderturm, durch den die armdicken Stahlseile laufen, ist so hoch wie ein 12-stöckiges Haus. Und die Winder, die Trommeln im Maschinenhaus, auf denen das Tragseil aufgespult wird, haben einen Durchmesser von 12 Metern. Mit jeder Umdrehung, die sie machen, saust der Aufzug 36 Meter runter. Wollen Sie meine Jacke haben? Ruft einer, als von irgendwoher plötzlich Wasser kommt. Und dann wird der Aufzug langsamer. Schiebt sich wie von Geisterhand zentimeterweise an die Ausstiegsluke. Hält. Das Geräusch der Turbinen ist das Erste, was du wahrnimmst. Atemluft. feuchte Hitze schlägt dir entgegen. Wie Blei die Glieder nach wenigen Minuten. Deine Stimme kommt dir so hohl vor wie in einer Grabkammer. Der Hall ist hier unten gefangen wie du selbst. Diffuses Licht, das die Enge noch enger macht. Maschinen, Rohrleitungen, Gleise und Kabel überall. Und Wasser. Kleine Rinnsale, die sich gurgelnd verziehen. Manchmal ein richtiger Bach, durch den du warten musst. Glitschiger Stein, auf dem man sich mühsam vorwärts tastet. Immer wieder Halt suchend an den Wänden. Wände, die mit Stahlgittern verschraubt sind. An den Seiten, an der Decke. Metertief sind die Befestigungsanker ins Gestein getrieben. Einzementiert. Irrlichternde Punkte, die sich in der Ferne verlieren. Dann wieder dünne, zitternde Lichtfinger, die näher kommen. Grubenlampen. Jeder hier trägt eine Lampe an seinem Helm. Eine Testlampe, die anzeigt, ob genügend Sauerstoff da ist. Und die vor explosiven Gasen und giftigen Dämpfen warnt. Die Lichter kannst du sehen, lange bevor du die Menschen ausmachen kannst, zu denen sie gehören. Minenarbeiter, die in einem Quergang verschwinden. Minenarbeiter, die dir entgegenkommen. Schweißnass die Gesichter. Schwarze Gesichter über den weißen Overalls. Auf dem Weg zum Stollenende, dahin, wo das goldhaltige Gestein herausgesprengt wird, musst du immer wieder durch Wettertüren. Sie halten die Frischluft in einer bestimmten Richtung. Weg vom Schacht, durch den sie eingepumpt wird, hin zur Arbeitsstätte. Das Dröhnen der riesigen Ventilatoren begleitet dich überall. Mal etwas leiser zwischen zwei Wettertüren, dann wieder so laut, dass du dein eigenes Wort nicht mehr verstehen kannst. Es fällt schwer, sich vorzustellen, dass es hier unten noch viel heißer wäre. Unerträglich heiß. Würden nicht ständig frische Luft und kaltes Wasser nach unten gepumpt, zu den Arbeitsplätzen geführt. Die Temperatur des Gesteins in diesen Tiefen erreicht 60 Grad Celsius und mehr. Hitze, die in die Stollen abstrahlt und von dort abgezogen werden muss. Knapp 30 Grad dürfen es sein, mehr nicht. Leiter des Ventilation Department in Wahlriefs ist Werner Gebler. Auch er ein gebürtiger Deutscher, Hamburger, 50 Jahre alt. 1953 ist er nach Südafrika ausgewandert. 46 Ingenieure hat er heute in seiner Abteilung. Die baulichen Anlagen für die Ventilation, sagt Werner Gebler, sind technisch das aufwendigste und schwierigste überhaupt im Goldbergbau. Und das teuerste. In dieser Mine zum Beispiel zirkulieren wir 3600 Kubikmeter Luft per Sekunde. Oder mit anderen Worten gesagt, für jede Tonne Erz, die wir hier fördern, müssen wir 10 Tonnen Luft nach unten und wieder nach oben pumpen. Die gesamten Kosten für die Bewetterung dieser Mine machen heute allein 6,3 Millionen D-Mark im Monat aus. Kühlanlagen über Tage installieren oder unter Tage einbauen, für die Ingenieure war und ist das nicht nur eine Kostenfrage, sondern vor allem ein technologisches Problem. Mit Weiterungen, die sich ein Laie kaum vorstellen kann. Von der Frischluft beispielsweise, die man über Tage um 10 Grad abkühlt und nach unten pumpt, bleibt manchmal nur noch eine Kühlleistung von eben einem halben Grad übrig, wenn diese Luft am Arbeitsplatz ankommt. Anders ist das mit Wasser. Man braucht nur eine Rohrleitung von 35 cm Durchmesser, um so viel Hitze aus der Mine herauszupumpen, wie mit einem Luftschacht von 5,5 Metern Durchmesser. Und da, sagt Werner Gäbler, liegt die Lösung. Jetzt werden in den meisten Fällen die Kühlanlagen wieder über Tage errichtet. Der Unterschied aber ist, dass in der Vergangenheit stets nur die Luft gekühlt wurde, während man heute die Luft und das Brauchwasser gleichzeitig kühlt. Um freilich die Pumpkosten zu senken, muss man unter Tage wiederum Wasserturbinen einbauen, die es dann möglich machen, ungefähr 60% des Brauchwassers zurückzupumpen, um es dann wieder verwenden zu können. Wieder eine Wettertür. Und noch eine. Die letzte. Dann ist das Dröhnen der Ventilatoren plötzlich weg. Wir sind am Ende des Stollens. 3 Kilometer, sagt man mir, sind wir gelaufen, gestolpert, weg vom Schacht. Zwei Arbeiter schlagen einen Kettenbolzen ab. Und dann läuft er wieder, der Strapper. Ein schrilles Pfeifsignal kündigt es an. Wie ein Ungeheuer kommt er aus der Tiefe des Stollens. Ein Räumbagger, der an einem Flaschenzug hängt. Er kratzt das Gestein zusammen, das durch Sprengung losgekommen ist. Zieht es zu einem Loch im Boden. Es fällt auf Loren in einem darunterliegenden Stollen, von wo es weiter befördert wird. Wenn das Signal einmal ertönt, wird der Scrapper zurückgezogen. Bei 2 Pfeiftönen kommt er mit voller Ladung wieder. Das lange Signal sagt dem Mann an der Maschine, dass der Bagger nicht mehr richtig greift. Es muss erst Gestein wieder losgesprengt werden. Das geschieht erst in der übernächsten Schicht, wenn die Arbeiter hier mit den Bohrlöchern fertig sind. Bis zu 1,5 Meter tief frisst sich der Bohrer in das Gestein. Jackhammer nennen sie ihn. Mit aller Kraft, mit seinem ganzen Körpergewicht, drückt der Arbeiter gegen den Pressluftbohrer, stemmt sich gegen den Berg. Ein Kollege stützt ihn, sichert ihn. Jeden Augenblick glaubt man, müsse die überlange Bohrspindel abbrechen. Stellen, an denen sie bohren, hat ein Vermesser in der Nachtschicht davor mit roter Farbe gekennzeichnet. Eine rote Linie. Erst waagerecht, dann schräg nach unten und wieder waagerecht. So verläuft das Rief, die Gesteinsschicht, in der sich das Gold abgelagert hat. Mit dem bloßen Auge kann man gar nichts sehen. Die Konzentration des kostbaren Metalls ist mikroskopisch fein. Rund 8 Gramm je Tonne. Wenn das Rief schräg verläuft, dann muss man erst Berge von totem Gestein heraussprengen, abtragen, um an die goldführende Schicht überhaupt ranzukommen. Das sind die Stollen, die von einem Förderschacht ausgehend in Richtung auf die Goldlagerstätte vorangetrieben werden. Die Schwierigkeit dabei ist nicht allein, dass die goldführenden Gesteinsadern mehr oder weniger schräg nach unten verlaufen, weil anderes Gestein über Milliarden Jahre oben abgelagert das Ganze nach unten drückt. Kompliziert wird die Sache auch noch dadurch, dass es nicht nur ein Rief gibt, sondern dass in der Senkrechten gesehen Hunderte von Riefs übereinander liegen, mit jeweils verschiedenen Neigungswinkeln und unterschiedlich hohem Goldgehalt. Und weil sich zudem ein Rief über Hunderte von Quadratkilometern ausdehnen kann, geht auch der Stollenvortrieb entsprechend weit. Ständig muss Wasser ins Bohrloch gespritzt werden. Und Wasser wird auch in die Luft gesprüht. Es mindert die Hitze und bindet den Staub. Jedes Bohrloch kommt ein Kilo Sprengstoff. Und jedes Kilo Sprengstoff löst eine Tonne Gestein. 8000 Tonnen Sprengstoff. 8 Millionen Bohrlöcher im Jahr. 8 Millionen Tonnen Gestein. Und 67 Tonnen Gold. Wenn sie sprengen, muss jeder raus sein aus dem Bergwerk. Und 4 Stunden lang fährt anschließend niemand in die Mine ein. Staub und Dämpfe müssen erst abgesogen werden. Die nächste Schicht ist dann die aufräumt. Vom Scrapper wird das Gestein weggezogen, fällt in die Wagen einer kleinen Eisenbahn, die es in Richtung Förderschacht fährt. Hier wird das Gestein in die Skips abgeladen, die großen Eisenbehälter, die es ans Tageslicht bringen. Eine Diesellok zieht den Zug. Der Mann mit der Pfeife dirigiert den Zugführer. Er signalisiert ihm, wann ein voller Wagen genau vor der Schachtluke steht. Kukupan heißen die kleinen Loren, aus denen das Erz seitwärts weggekippt wird. Mit Pressluft machen sie das. Totes Gestein, das weder Gold noch sonstige Minerale enthält, wird unten schon ausgeschieden. Unpaid, sagen sie dazu. Gestein, das sich nicht bezahlt macht. Das sind die großen Abraumhalden, die man oben überall sieht. Jedes Jahr graben sie sich 240 Kilometer weiter in alle Richtungen. Jeder Stollen 3 Meter breit und 3 Meter hoch. Dabei werden 1,8 Millionen Kubikmeter Gestein abgetragen. Das sind 150.000 Kubikmeter im Monat. Tunnel von 20 Kilometern. Nur um neue Reefs bloßzulegen. Wenn die so weitermachen, denke ich mir, hocken die mit ihrem ganzen Bergwerk dann nicht bald auf einer Insel über einem gigantischen Loch? Ringsum 1000 Kilometer ins Bodenlose? Nein, sagt Werner Gäbler, wir haben Computer und Rock Mechanics. Leute, die uns das genau ausrechnen, wie und wo und wie viel abgetragen werden darf. Nein, da passen wir schon auf, dass uns nicht plötzlich hier alles zusammenkracht. Zu Fuß gehen wir zum Aufzugsschacht zurück. Als wir runterkamen, ging die Sonne gerade auf. Wenn wir wieder oben sind, geht sie bald schon unter. 8 bis 9 Stunden dauert die Arbeitsschicht. Wenn man lange warten muss am Aufzug, werden es auch mal 10. Die Männer warten geduldig. Die meisten hocken auf dem Boden. Einige schlafen. Andere sind ausgelassen, diskutieren. Ich weiß nicht, worum es geht. Es gibt Pausen in der Schicht, aber keine Gelegenheit zum Mittagessen, wie wir das kennen. Eine halbe Stunde bis eine Stunde würde es dauern, alle Arbeiter raufzuholen und genauso lange sie wieder runterzubringen. Tote Zeit, sagt Gäbler. Mit dem Ein- und Ausfahren am Beginn und am Ende jeder Schicht wäre das bald der halbe Tag. Das geht ja gar nicht. 9 Stunden jede Schicht. Einmal 5 Tage die Woche, einmal 6 Tage. Für Schwarz und Weiß gleichermaßen. Freilich, die Mehrzahl der 4.000 Weißen in Val Reefs arbeitet über Tage. Die 35.000 Schwarzen fast ausschließlich unter Tage. Der Unterschied ist aber auch, die Weißen sind zu je einem Drittel ausgebildete Wissenschaftler, Mineningenieure und kaufmännische Berufe. Zum überwiegenden Teil sind die Schwarzen dagegen ungelernte Arbeiter. 10% sind Analphabeten. Sie kommen aus allen Teilen des südlichen Afrika, sind weitgehend noch dem traditionellen Stammesleben verhaftet, sprechen nicht einmal eine gemeinsame Sprache. Das müssen Sie hier erst lernen, Schwarze wie Weiße. Es ist eine Art Lingua Franca des Bergbaus, die Fanagalo genannt wird. Dieses Minen-Esperanto ist eine Mischung aus Afrikaans, aus Englisch und Zulu. Ursprünglich war es die Sprache, in der sich Weiße mit Schwarzen und Schwarze untereinander auf den Zuckerrohrfeldern im Natal verständigt haben. Dort wie hier kommen die Arbeiter aus Gebieten Afrikas, die in ihrer kulturellen Entwicklung und Sprache so viel Gemeinsames haben, wie sie verschieden sind. Sagen wir, wie Portugal, Spanien und Italien. Aus Lesotho kommen die meisten. Dann aus der Transkei, aus Botswana und aus Swasiland. Teilautonome Gebiete, die einen wie die anderen. Aber auch aus Namibia und aus den unabhängigen Staaten Mosambik und Malawi, Angola und Simbabwe, das frühere Rhodesien. Wer von Ihnen es will, kann einen Beruf erlernen auf der Mine oder einen Schulabschluss machen. Es gibt eigene Lehrwerkstätten in Val Reefs für nahezu alle technischen Handwerksberufe. Und es gibt eigene Schulen. Allerdings macht nur ein verschwindend kleiner Teil der Arbeiter Gebrauch von diesem kostenlosen Angebot. Gerade 5% von ihnen erwerben den Berufsschulabschluss, lassen sich zu Mechanikern und Facharbeitern ausbilden. Und weniger als 1% der Schwarzen nutzt die Möglichkeit oder schafft den Aufstieg in Ingenieurstätigkeiten. Die meisten aber lassen sich in durchschnittlich 5 Schichten als einfache Minenarbeiter einweisen. Sie wollen ja nur eine Zeit lang arbeiten. Dann gehen sie wieder zurück zu ihrer Familie, zu ihrem Stamm und kommen vielleicht nach einigen Monaten wieder. Die Gesetze der weißen Südafrikaner sind darauf fein eingepegelt. Es gibt für die Schwarzen ohnehin nur Arbeitskontrakte für längstens 18 Monate. 21 bis 42 vollbezahlte Urlaubsschichten, sprich arbeitsfreie Tage im Jahr, sind inbegriffen. Doch an denen, die sich haben ausbilden oder weiterbilden lassen, ist die Mine interessiert. Sie können nach dem Urlaub an ihren Arbeitsplatz zurück. Diese Männer, so versichert das Management, würden auch dann noch weiter beschäftigt in anderen Bereichen, wenn sie der Arbeit unter Tage körperlich einmal nicht mehr gewachsen sind. Das ist in der Regel mit 45 Jahren der Fall. Älter ist keiner der Minenarbeiter unter Tage. 18 sind die Jüngsten. Tun. Einmal jede Woche ist Lohnauszahlung in Valrivs. In einer Box hinter Panzerglas sitzen zwei Kassierer, sortieren Geldscheine, zählen Münzen ab. Ein Dritter schaut ihnen über die Schulter, kontrolliert sie. Vor der Box stehen in langer Reihe die schwarzen Arbeiter. Jeder hat einen Blechteller in der Hand. Und eine Bescheinigung, auf der der Name eingetragen ist und die Höhe des Lohnes. Gegenüber einem Buchhalter an einem einfachen Holztisch haben sich die Arbeiter vorher ausgewiesen. Die Lohnbescheinigung mussten sie zusätzlich zu ihrer Unterschrift mit einem Abdruck ihres rechten Daumens quittieren. Die Farbe von dem dunkelblauen Stempelkissen, das dabei verwendet wird, geht erst nach ein paar Stunden wieder ab. Also schaut sich der Buchhalter zuerst die Hände der Arbeiter an. Wäre einer dabei, der einen blauen Daumen hat, wüsste er, dass der Mann zweimal kassieren will. Einer nach dem anderen treten die Männer dann vor die Glasbox, reichen den Lohnzettel hinein. Die Kassierer werfen Scheine und Münzen auf den Blechteller. Die Arbeiter nehmen das Geld heraus, legen den Teller wieder ab, gehen weg. Der Mindestlohn eines ungelernten Minenarbeiters liegt bei umgerechnet 270 Mark im Monat. Im Durchschnitt verdienen sie 400. Ein weißer Ingenieur bringt es auf 1600 bis 2000 Mark und mehr. Unterkunft und Verpflegung der Schwarzen sind frei. Sie wohnen in sogenannten Hostels, werkseigenen Siedlungen, einer Kaserne nicht unähnlich. 4 bis 6 Mann auf einem Zimmer. Essen in der Gemeinschaftsküche. Für die Mehrzahl der Weißen hat die Minengesellschaft in der Umgebung des Bergwerks eigene Häuser und Wohnungen bereitgestellt. Golfplätze, Schwimmbäder und Tennisclubs gehören auch dazu. Die Schwarzen, die unter Tage arbeiten, haben den sicherlich härteren Job. Aber die Weißen verdienen mehr Geld und haben das angenehmere Leben. Diskriminierung also? So einfach ist es nicht. Die weißen Facharbeiter, Ingenieure und Wissenschaftler verdienen in Südafrika nicht mehr, als sie überall sonst auf der Welt auch kriegen würden. Eher weniger sogar. Und dann, so wenig man an den riesigen Gewinnen der Minengesellschaften vorbeikommt, so wenig kommt man an der Tatsache vorbei, dass die Löhne der Bergarbeiter in Südafrika deutlich höher liegen als alles, was in anderen Ländern des schwarzen Kontinents gezahlt wird. In Sambia zum Beispiel, in Zaire oder in Mosambik. Würden die südafrikanischen Minengesellschaften die Löhne ihrer schwarzen Arbeiter kräftig anheben, dann würden sie wahrscheinlich auch rationalisieren, also Menschen durch Maschinen ersetzen. Und das würde heißen, dass die Anrainerstaaten Südafrikas, aus denen 2/3 der schwarzen Arbeitskräfte kommen, an den Goldbergwerken nicht mehr in gleichem Maße profitieren wie bisher. Annähernd 400 Millionen Mark beispielsweise haben allein die 35.000 schwarzen Arbeiter von Valrivs in einem Jahr in ihre Heimatländer überwiesen. In Deutschland könnten sie das Gold, wenn es welches gäbe, gar nicht fördern. Bei ihren Löhnen wäre das nicht mehr rentabel, sagt Werner Gebler. Und er fügt die Standardfrage an, die man in diesem Zusammenhang in Südafrika immer wieder hört. Should we pay a few people a lot of money? Or should we pay a lot of people a little money? Sollen wir einigen Leuten viel oder vielen Leuten etwas geben? Zwischen 30 und 50 Prozent der Reefs im Witwatersrandbecken enthalten Gold Free Milling. Das heißt, beim Mahlen oder Zertrümmern des Quarzgesteins kommt das Gold sofort zum Vorschein. Winzig kleine Körbchen, im Höchstfall 3 mm groß, die sich in den Gesteinszwischenräumen abgelagert haben. Beim Extrahieren fallen sie sozusagen von selbst raus. Der Rest, mikroskopisch feines Gold, muss in einem komplizierten chemischen Verfahren aufgelöst werden. Tag und Nacht kommt das goldhaltige Gestein aus der Tiefe. Hier, wo das Gestein abgeladen wird, ein Dutzend Kilometer weg vom Grubenschacht, empfängt dich ein unüberschaubares Netz von Förderbändern, die turmhoch verschiedene Hallen miteinander verbinden, eine größer als die andere. Drinnen riesige Eisentrommeln, Rüttelsiebe, Pumpanlagen. Meterdicke Rohrleitungen führen von da zu Stahlbottichen, die aussehen wie Öltanks, nur dass sie oben offen sind. Ein graubrauner Schlammsee wird in diesen Tanks umgewälzt. Wieder und wieder. Und weitergepumpt. Auf den ersten Blick hat das Ganze viel Ähnlichkeit mit dem Gewirr von Anlagen auf einer großen Raffinerie. Und etwas Ähnliches ist es auch. Die Gold Plant von Walreefs. Aus ganzen Güterzugladungen von Erzgestein werden hier ein paar hundert Kilo Barrengold gewonnen. Tag für Tag. Auf großen Rüttelsieben sind die Gesteinsbrocken in vier verschiedene Größen sortiert worden. Dann treten die Crusher in Aktion. Riesige Rohrmühlen, in denen Eisenkugeln rotieren. Hier wird das Erz zermahlen bis zu einer Teilchengröße von etwa einem Millimeter. Das Fauchen der Pressluftleitungen. Jedes andere Geräusch geht unter im ohrenbetäubenden Krach, wenn Stein auf Metall trifft. 4 Kilogramm wiegt jede der Eisenkugeln mit einem Durchmesser von 10 Zentimetern. Wenn sie ihr Zerstörungswerk getan haben, wenn sie aus dem Crusher rauskommen, dann sind die Eisenkugeln nur mehr halb so groß. Und sie haben nur noch ein Drittel ihres ursprünglichen Gewichts. Und von den Felsbrocken ist ein grober Gesteinsbrei übrig geblieben. Ihm wird Wasser zugefügt, damit ein transportabler Schlamm entsteht. Dieser Schlamm wird über ein Rüttelsieb geführt. James-Tisch genannt, auf den eine besondere Art Filzschicht gespannt ist. Durch einen Vibrator wird die Anlage zum Schütteln gebracht. Und das Gold, das 19 Mal schwerer ist als Wasser und noch 7,5 Mal schwerer als das Quarzgestein, in dem es vorkommt, dieses Gold, oder besser ein Teil davon, rollt in den Filzrillen entlang, setzt sich ab und wird aufgefangen. Danach wird es mit Hilfe von Quecksilber von Unsauberkeiten getrennt oder es geht direkt zum Schmelzprozess. Aber höchstens 60% des Goldes können auf diesem Wege gewonnen werden. In dem Schlamm, der über den James-Tisch hinwegläuft, bleiben noch bis zu 40% der ursprünglichen Goldkonzentration erhalten. Diesem Teil rückt man jetzt mit einer Cyanidlauge auf den Leib. Dann geht auch dies in die Schmelzanlage. In der Schmelzanlage ist Endstation für das Gold. Sie ist in einem schwer bewachten Gebäude untergebracht. Eine lange, zweigeschossige Halle, in die der Besucher nur durch ein Eisengitter gelangt, unter dem er hindurchkriechen muss. Drinnen, auf zwei Seiten der Halle, reiht sich ein Schmelzofen an den anderen. An der gegenüberliegenden Wand Pumpanlagen und Wassertröge. An der Stirnseite ein Schreibpult und eine überdimensionale Waage. Dahinter, durch schwere Stahlgitter abgetrennt, ein kleiner Nebenraum. Kalt und kahl und ohne jede Einrichtung. Dort wird das Gold später eingeschlossen. Nur wenige Menschen sind in der Halle. Ein halbes Dutzend Schwarze in Schutzanzügen. Hitzeschild vor dem Gesicht. Mit langen Eisenzangen hantieren sie an den Schmelzöfen. Einer schlägt Schlacke ab, ein anderer karrt sie weg. Wiegearbeiten und Buchführung werden von drei weißen Aufsehern erledigt. Gelangweilt stehen zwei Wachmänner herum. Gurt um die Hüfte, schwere Revolver im Halfter. David M. William, Metallurgin Val Reeves hat mich begleitet. Er erklärt, was hier geschieht. The process we've got here is basically the recovery of gold from solution. Bei diesem Prozess handelt es sich im Grunde genommen um die Gewinnung von Gold aus einer Lösung. Zunächst wird diese Lösung in Absetzbecken gepumpt. Anschließend wird das festgewordene Gold gefiltert und kalziniert, wobei die Nicht-Edelmetalle oxidieren. Im Lichtbogenofen werden dann die oxidierten Metalle entfernt und man erhält schließlich Goldbarren, die aus 90% Gold und 10% Silber bestehen. Erst ist es ein dünnes Ringsal, das da aus dem Schmelzofen kommt. Schwillt dann an zu einem kleinen Bach, der träge und langsam, wie in Zeitlupe, in die übereinanderliegenden Graphitformen fließt. Zu hören ist gar nichts. Es ist ein Schauspiel nur für die Augen. Gebannt beobachtest du, wie die gleißend gelbe Flüssigkeit die unterste Form erreicht. Du kannst es regelrecht sehen, wie das Gold erstarrt. 5 Meter vor dir. Näher kannst du wegen der Hitze nicht ran. Nach 2 oder 3 Minuten nur ist die Geschichte vorbei. Aus den Graphitformen wird das Gold in ein Wasserbad gekippt, um abzukühlen. Anschließend werden die Barren gereinigt, mit Nummern versehen und gewogen. Und zwar auf 1/10 Gramm genau. Und da liegt es dann vor dir, wofür 40.000 Menschen geschuftet haben. 24 cm lang jeweils, 13 cm breit und 7 cm hoch. 6 Barren zu je 30 Kilogramm und ein kleinerer noch dazu. Runde 4 Zentner Gold. Die Ausbeute eines Tages in dieser größten Goldmine der Welt. We work out before we send it in what how much gold we must get. Let's look at this, I'll tell you. Diese Barren hier, erklärt der Vorarbeiter der Schmelzanlage, enthalten etwa 90% Gold und 8% Silber. Der Rest sind Kupfer und andere Metalle. Diese Barren sind das Endprodukt jeder Mine. Wir verkaufen sie an eine zentrale Goldscheideanstalt, die Rand Refinery, wo die Barren wieder geschmolzen und durch elektrolytische Prozesse so lange gesäubert werden, bis das Gold eine Feinheit erreicht von 99,9%. Was Sie dafür gut geschrieben kriegen von der Rand Refinery, wissen Sie genau, sagt der Vorarbeiter. Sie haben es auf 4 Stellen hinter dem Komma exakt ausgerechnet. We know exactly how much gold must come back from Rand Refinery. This is what they must give us. 371 kilogram, Frank Lawrence heißt der Mann. Er zeigt auf einen der Goldbarren, die nun auf einem schäbigen Handwagen liegen, mit einer grünen Wachstuchplane oben auf. "30 Jahre mache ich diesen Job jetzt", sagt er. "Ich glaube, ich habe in diesen 30 Jahren nicht mal die Hälfte von dem verdient, was nur dieser eine Barren dort wert ist." Die beiden Wachmänner ziehen den Wagen mit dem Gold in den vergitterten Nebenraum, schließen ihn dort ein. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass man sich von 7 Millionen in Gold so achtlos trennen kann. Jetzt gibt es für Sie hier nichts mehr aufzunehmen, sagt Lawrence. Wir machen keine Vorführung hier. Wir machen Gold. In Pilgrim's Rest, dem kleinen Goldgräbercamp hoch in den Bergen, wo Gold schon abgetragen wurde, lange bevor die ersten Vorkommen im Witwaters Randbecken entdeckt waren. In seiner besten Zeit hat dieser Ort im ganzen Jahr nicht so viel Gold gesehen, wie heute in Walriefs an drei Tagen gefördert wird. Mit dem Gold ist der Ort gewachsen. Und als kein Gold mehr da war, sind die Leute wieder gegangen. Von den Tausenden, die es einmal waren, sind 120 geblieben. Alte Menschen zumeist, wie Chris Markus, der Digger, der noch immer am Fluss Gold wäscht. Auf dem Friedhof gibt es mehr Gräber, als der Ort heute Einwohner zählt. Menschen aus aller Herren Länder waren hier. Und besonders viele Waliser. Die Grabinschriften zeugen davon. Um das Gold von Pilgrim's Rest müht sich heute nur noch Chris Marcus. Immer wieder schüttet er eine Schaufel nach, schwenkt das Sieb. Bis an die Waden steht er im Wasser. Die Ärmel seines karierten Baumwollhemdes hochgekrempelt. Den braunen Stetson weit in die Stirn gezogen, zum Schutz gegen die tiefstehende Sonne. Ein Arbeitstag geht zu Ende für ihn. Nur Eirenstein ist im Sieb und schwarzer Sand. Gold hat er keines gefunden. Aber das macht dem alten Mann nicht viel aus. Eine hohe Meinung vom Wert des gelben Metalls hat er eh nicht. Obwohl er Zeit seines Lebens dahinterher war. Well, to me, it's just a metal. Understand what I mean? Yet, it's got its fascination. If you got a nugget in your hand, it gives you a kick, a nice feeling. You understand what I mean? And yet it's nothing. Für mich ist Gold nur ein Metall, aber es hat auch seine Faszination, wenn Sie ein Nugget in der Hand halten. Das ist schon ein prickelndes Gefühl. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Und trotzdem ist es nichts. Schauen Sie mal, wenn ich eine halbe Unze Gold hätte und gehe zu jemandem und den frage ich, gibst du mir dafür 300 Rand? Und wenn der Nein sagen würde, würde ich antworten, ich würde es auch nicht bezahlen. Ich würde keine 300 Rand hergeben für eine halbe Unze Gold. Und ich würde mir auch keinen von diesen Krügerrand kaufen. Ich wünsche mir kein Gold, nur um sagen zu können, oh, wie schön, um es in ein Schmuckkästchen zu tun, wo ich es immer wieder anschauen kann und so. Nee, ich nicht. Gold ist für mich nur so viel wert wie das Geld, das Sie dafür kriegen. Verstehen Sie? Was passiert, wenn der Goldpreis fällt? Dann stehen Sie da. Dann haben Sie verloren. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken. Das Gold verändert die Menschen, macht sie schlecht. Wie soll einer das auch begreifen? Sie holen das Gold aus der Erde raus, nur um es tief in der Erde wieder einzugraben. Fort Knox in Amerika. Sie graben das Zeug tatsächlich wieder ein. Warum? Warum holen Sie es dann überhaupt raus? Warum kauft es einer überhaupt? Um es zu verstecken? Goldbergwerk. Eine stereophone Dokumentation aus Südafrika von Friedrich Schütze Quest. Es sprachen Günter König und Christian Brückner. Ton Günter Genz und Waltraud Fricke. Assistenz Ralf Becher. Regie Klaus Lindemann. Sie hörten eine Produktion des Senders Freies Berlin mit dem Bayerischen Rundfunk dem Deutschlandfunk, dem Süddeutschen Rundfunk, dem Saarländischen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk.